Warum heißt die wahre Kirche heilig? Die wahre Kirche heißt heilig, weil ihr unsichtbares Haupt Jesus Christus heilig ist. Nichts Unheiliges in ihr sein könnte. Das muss man eben hier genau mal verstehen, was der Katechismus aussagt, beziehungsweise eine Zusammenfassung der Theologie. Weil ihr unsichtbares Haupt Jesus Christus heilig ist, und auch der Stifter, als Stifter der Kirche, viele von ihren Gliedern heilig sind, ihr Glaube, ihre Gebote, ihre Sakramente heilig sind, und weil es außer ihr keine wahre Heiligkeit gibt und geben kann. Bei all diesen Noten kann man natürlich auch, könnten auch darauf hinweisen, dass ja die neuen Riten und so weiter, das, was jetzt als katholisch verkauft wird den Leuten, als katholisch untergejubelt wird, ja, hier bei jeder einzelnen dieser Noten aneckt. Ja, ist keine Einheit mehr da. Ich meine, früher hat man in jede Kirche gehen können, wo die Heilige Messe gefeiert worden ist, genau dasselbe Rite, dasselbe Ritus. Ja, in der lateinischen Kirche, bei den anderen Riten genauso. Heute kann jeder tun und lassen, was er will, praktisch. Kennt sich hinten und vorne keiner mehr aus. Gibt keine Einheit. Heiligkeit sowieso nicht. Ich meine, ganzen Zirkusmessen und sonstigen Themenmessen, die schon gelaufen sind. Was ist da von der Heiligkeit, des Kults, der Sakramente oder sonst irgendwie übrig? Ist nichts zu sehen, weit und breit. Und weil es außer ihr keine wahre Heiligkeit gibt und geben kann. Wahre Heiligkeit ist, oder auch wahre Caritas, wahre Gottes- oder Nächstenliebe, das ist durch die Kirche und in der Kirche, aber nicht außerhalb der Kirche. Meistens ist eben nur eine sehr unvollkommene, beziehungsweise natürliche Tugend, die den christlichen Tugenden ähnelt, aber in keiner Weise der Definition oder dem Vollmaß der christlichen Tugend entspricht. Das werden wir auch wieder nicht in einen Topf werfen. Der Glaube ist heilig, die Gebote der Kirche sind heilig, im Gegensatz etwa zum Islam, dass man hingehen muss und mit dem Hintern in der Höhe immer beten muss, Nase auf der Erde, Hintern in der Höhe. Geht schon, ich meine, die Patriarchen haben auch so gebetet, aber ist jetzt nicht unbedingt das Um und Auf. Jedenfalls sicher nicht in der westlichen Kirche, in der römischen Kirche, die hier nüchterner ist in ihren Ausdrucksweisen im Gebet. Die Gebote, bis hin, gesagt beim Islam, zum Dschihad, zum Heiligen Krieg. Die anderen müssen sich bekehren oder werden umgebracht, was man jetzt der katholischen Kirche unterjubelt und vorwirft. Man sagt, die Kreuzzüge oder die Inquisition, die hätten das auch so gemacht. Ist ja Blödsinn. Die Inquisition hat nur eingefordert, dass die, die katholisch waren, dem katholischen Glauben auch entsprechen. Was eben viele Probleme gegeben hat in verschiedenen Teilen der Welt und insbesondere dann in Spanien mit den Mauren und dann mit den Arabern, die ja lange das Land besetzt hatten, es hat immer Probleme gegeben mit Scheinbekehrten, Mohammedanern, Moriskos oder Juden. Maranen, die haben sich bekehrt, damit sie eben im Land bleiben konnten oder sonst irgendwelche Vorteile hatten, immer wieder die Ungläubigen in den christlichen Gebieten ausgewiesen oder ausweisen müssen, aus politischen, ökonomischen Gründen, des Gemeinwohlswillen, und da haben sich eben viele bei solchen Anlässen oder auch sonst, um Vorteile zu haben, materielle Vorteile, irdische Vorteile, bekehrt äußerlich und dann aber weiter im Geheimen ihren Kult, den mohammedanischen oder jüdischen Kult, weiter begangen. Und dagegen ist eben die Inquisition vorgegangen, indem die katholische Kirche sinnvollerweise, logischerweise sagt, wer sich dem lieben Gott übergeben hat, getauft worden ist, hat eben der katholischen Kirche die Treue geschworen und kann nicht hinterrücks was anderes machen. Jedenfalls darf man sich von diesen Dingen nicht in den Bann schlagen lassen und nicht was vormachen lassen, denn die Gebote der Kirche, ich glaube, was mit seiner Anwendung zusammenhängt, ist eben heilig. im wahren Sinne des Wortes, die Sakramente auch. Und es gibt eben außerhalb der katholischen Kirche keine wahre Heiligkeit.